Big Fish. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Hans-Gerd Krugmann nach dem Roman von Thomas Perry. Dritter Teil, Superfisch. Es waren aus ihrer Sicht kleine Fische, mit denen sich der coole Mr. Altmaier und seine attraktive Frau Rachel bisher abgegeben hatten. Waffenschmuggel, Waffenverkauf an ängstliche Bürger und eine lebensgefährliche Hilfsaktion, mit der sie ihren furchtsamen, mit Drogen handelnden Freund Bucky vor den Nachstellungen eiskalter Gangster retteten. Dann aber stiegen sie, die Altmaiers und Bucky, ins Japan-Geschäft ein. Sie lieferten Revolver an eine japanische Elektronikfirma namens Ashita. In Japan fanden sie heraus, dass die Ashita-Leute sich offensichtlich um die Herstellung und den Verkauf von Atombomben bemühten. Das waren nun keine kleinen Fische mehr, das war ein Superfisch, der ihnen zudem nach dem Leben trachtete. Die drei flohen von Japan nach Belgien, auch dort entkamen sie nur mit knapper Not einem von Ashita angezettelten mörderischen Anschlag. Wieder zu Hause in Los Angeles wenden sie sich an den Hollywood-Filmboss Arthur Peston. Unter dem Vorwand einer Filmidee über Atombombenhandel erhoffen sie sich von ihm Hilfe im Kampf gegen die weltbedrohenden Umtriebe von Ashita. Ich rede vom Atomkrieg. Es gibt nichts, was eine Leinwand besser ausfüllt als ein Atomkrieg. Ich höre. Eine Sache, die Regierungsbosse seit 20 Jahren schweißgebadet aufwachen lässt. Was passiert, wenn eine Privatfirma Atomwaffen herstellt und sie an jeden verkauft, der bezahlen kann? Das Treatment haben wir bald fertig. Also, da ist ein nettes, junges Pärchen. Das lebt vielleicht in einer Straße wie dieser hier in Los Angeles. Ich mach's. Und eines Tages wird... Was? Ich sagte, ich mach's. Was brauchen Sie, um das Treatment fertigzustellen, Mr. Importeur? Da wären noch ein paar Kleinigkeiten. Wir brauchen einen Fachmann, der sich mit Atomwaffen wirklich auskennt. Wir graben einen für euch aus. Malibu, Kalifornien. Bevor wir an der Tür des großen Ziegelhauses an der Küste anklopfen konnten, hatte uns Peston schon geöffnet. Er führte uns in einen riesigen, mit Teppichen ausgelegten Raum mit einer dunklen, durchsichtigen Wand aus Glas. In der Schwärze der Fenster konnte ich die rollende Linie der Brandung sehen. Auf einem Patio in einer Steinumhegung standen mehrere hohe Kokospalmen. Tja, wirklich fantastisch. Es ist wunderschön. Aber erzählen Sie uns von dem Kerl, Arthur, bevor er kommt. Hab ihn noch nie gesehen. Soll ein Experte für die Proliferation von Atomwaffen sein. Er heißt Robert Cort, kommt von der Gray Corporation, Pasadena. Der Mann in der Türöffnung trug einen gut geschnittenen dunkelblauen Anzug und eine Brille mit grau getönten Gläsern, die sein Gesicht so weit verbargen, dass es schwierig war, sein Alter einzuschätzen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Cort. Das sind die Altmaiers. Hallo. Hallo. Und das ist unser Agent Bucky Carmichael. Hi. Lassen Sie ihn erst gar nicht zum Reden kommen, sonst wird er zu einem beträchtlichen Kostenfaktor. Fein. Ich mixe ein paar Drinks. Hab kürzlich ein Intensivtraining in Sachen Martinis absolviert. Dafür bürge ich. Danke. Erzählen Sie von Ihrem Film. Also, er soll realistisch sein. Das ist ein Fröstelt. Wir wollen den Zuschauern einen Schrecken einjagen mit etwas, das es absolut gibt, das absolut wirklich ist. Die Weitergabe von Atomwaffen. Tja, alles, was ich darüber sagen lasse, ist bereits doppelt und dreifach verfilmt worden. Nein, keine brillante Idee. Vergessen Sie es. Kommt nicht in Frage. Dieser Film wird uns zur Legende machen. Wir brauchen nur ein paar Detailinformationen. Es könnte der letzte Katastrophenfilm sein. Sie werden einen Anwalt nötiger haben als einen Regisseur. Das unterliegt alles strengster Geheimhaltung. Aber, Mr. Cord, wir dachten, wir Außerdem, machen... wo steckt denn da der Witz, wenn ein Ding, an dem 1000 intelligente Leute gearbeitet haben, dann auch wirklich funktioniert? Das ist, als sähe man zu, wenn eine Scheibe Toast aus einem Toaster fliegt. Aber was ist, wenn kaum jemand einen Toaster besitzt? Wissen Sie, als Kind habe ich mal so ein Ding auseinandergenommen, bloß um zu sehen, wie es funktioniert. Meine Mutter war nicht sehr erfreut. Das ist wohl ein Grund dafür, dass Wissenschaftler Laboratorien haben. Damit eure Mütter nicht sehen können, was ihr so treibt. Erzählen Sie mehr von Ihrem Film. Wir haben uns gedacht, dass eine Terroristengruppe sich ihre eigene Bombe bastelt. Der erste. Dass diese Leute dann... Terroristen versuchen, Geld zusammenzukriegen, um Waffen von Firmen zu kaufen. Die wissen, wie man sowas macht. Was einem echte Kopfschmerzen bereitet, das sind Terroristen, die bei guten Dinners schöne Reden halten. Ja, weil sie auf diese Art Geld zusammenbekommen, diese oder jene Regierung zu bestechen. Nein, sie hatten die Sache nicht genügend durchdacht. Erstens produzieren Regierungen keine Atomwaffen, zumindest nicht im Westen. Sie bestellen sie bei Privatfirmen wie Kampfstiefel oder Kugelschreiber. Und das sollte sie auf eine Idee bringen. Es auf einem anderen Planeten zu versuchen. Wenn sowas gemacht wird, handelt es sich um eine kleine bis mittelgroße Firma mit Hightech-Ausrüstung. Eine junge Firma, nicht älter als 10 Jahre. Und sie hat keine direkten Verbindungen zur Waffenindustrie. Aha. Woher wollen Sie das alles wissen? Tja, wir haben ein Profil entwickelt. Riesenunternehmen gehen solche Risiken nicht mehr ein. Und jemand mit einem Haufen Regierungskontakten ist es auch nicht, weil die sorgfältig unter Beobachtung stehen. Also, eine solche Firma wird eine Atombombe herstellen, die an Terroristen verkaufen und einen Riesenprofit machen. Wieder falsch. Niemand hat jemals nur eine Atombombe hergestellt. Eine braucht man, um demonstrieren zu können, dass man es ernst meint. Die zweite braucht man zu Erpressungszwecken. Und die Firma? Wird dann riesige Mengen Haarbomben am Fließband produzieren? Sehr wenige Firmen oder Regierungen sind in der Lage, das zu produzieren, was man in den Fernsehnachrichten als aus Raketensilos herausschauen sieht. Und die sich's leisten können, tun es bereits. Noch ein Martini, Mr. Cord? Oh ja, danke. Nein, wenn Sie wirklich die Absicht haben, so etwas zu verfilmen, dann... Ja, dann denken Sie in kleineren Dimensionen, etwa in der Art der ersten Atombombengeneration. Sie werden sehen, dass die Liste potenzieller Firmen wächst. Können Sie uns noch etwas über den Transport einer solchen Bombe sagen? Die würden das in Einzelteilen transportieren und erst kurz vor Verwendung zusammensetzen. Das eigentliche Ding ist nicht größer als ein Fußball. Das soll ein grundehrlicher Streifen werden. Ich meine, wir sollten in allem unbedingt realistisch bleiben. Ja, richtig, Bucky. Wir wissen ja nur, dass man etwas Uran oder Plutonium oder sowas braucht. In den westlichen Ländern gibt's über 200 Kernreaktoren. Über die Jahre weg ist immer mal wieder ein Quantum hochwertiges Uran verschwunden. Wir sollten uns Notizen machen. Das können wir uns auch so merken. Ich merke gerade, dass ich seit einer Stunde in Pasadena verabredet bin. Gut, bedrängen wir Mr. Cord nicht weiter. Ich bringe Sie hinaus. Danke. War nett, Sie können wir uns haben. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, viel Glück für den Fernsehen. Danke. Oh, Altmaier. Ja, Rachel. Ich schenke mal einen neuen Drink ein. Ich glaube, ich könnte auch einen gebrauchen. Arthur, womit wollen wir beginnen? Geld oder Talent? Du Esel wirst mir jetzt sagen, worum es wirklich geht. Doch nicht um einen Film. Ich brauche mir doch diese ganze Farce nicht. Okay, Arthur. Es ist eine lausige Idee, aber das ist noch lange kein... Hören Sie auf, Bucky. Vielen Dank für Ihre Zeit, Mr. Peston. Sie brauchen nicht zu gehen. Mr. Peston. Ich lasse niemanden im Stich, wenn er mich braucht. Mr. Peston, Sie sind zu clever, um für uns von irgendwelchen Nutzen zu sein. Was immer wir Ihnen sagen, es wird Ihnen schaden. Ausgezeichnet, Altmaier. Sie sind der Versucher. Also schön. Sie haben mich. Muss man für eine Verschwörung einen schriftlichen Antrag stellen? Was würden Sie tun, wenn wir jetzt gingen? Ich würde alle Hebel in Bewegung setzen, um zu erfahren, was Sie vorhaben. Ein vernünftig denkender Mann meines Alters wünschte sich, Sie hätten nichts erzählt. Ich bin sicher, wir werden uns an diesen Tag erinnern, falls wir da noch existieren. Natürlich existieren wir da noch. Wir müssen uns nur wegen dieser Leute was einfallen lassen. Wenn Sie glauben, dass ich hier rumsitze wie ein Idiot... Polizei scheidet aus. die würde Sie alle wegen Mordes einlochen. Und ich müsste die ganze Chose allein erledigen. Ich habe euch ja gesagt, Arthur ist ein Mann mit Mitgefühl. Vor 3 Jahren hat er Lennart einen Tag freigegeben. Und nun das. Wo Sie gerade Lennart erwähnen. Er recherchiert doch gerade über diese Firma. Ashita. Wir werden ihn aufsuchen. Und wieder Los Angeles. Peston führte uns zu einem Zimmer mit einer dicken Eichentür und klopfte. Sekunden später schwang die Tür auf und ein großer Mann mittleren Alters erschien. Ich sah mich kurz in dem Zimmer um. Auf einem zerkratzten Schreibmaschinentischchen stand ein Computerterminal. Die Wände waren mit Fotografien bedeckt, auch mit Posters, Baseballwimpeln, Zeitungsausschnitten. Alles ohne erkennbare Ordnung und jüngeren Datums. Lennart, das sind die Leute, von denen ich Ihnen erzählt habe. Mr. und Mrs. Altmaier, Lennart Stahl. Hallo. Hallo. Bucky muss ich ja nicht vorstellen. Hi. Bitte machen Sie sich's bequem. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Einiges. Eine Art Profil. Die tun geheimnisvoll wie der Teufel. Ein mysteriöses Produkt? Ein neues Produkt kann eine Menge bedeuten. Neue Fabriken, Maschinen, eine Riesenmenge Kosten. Aber bisher sind Sie noch an keine Bank herangetreten. Wir haben also keine Zeit zu verlieren. Hier ist der Katalog, Bucky. Ja, ja. Falls die ein Geheimprodukt haben, wird es allerdings kaum darin zu finden sein. Wir bestellen einfach mal Muster. Hören Sie, Bucky, Sie haben doch kaum 6 Wochen Zeit, um auf eine Lieferung von irgendwoher zu warten. Okay, Lenz. Versuchen Sie herauszufinden, wem der Laden gehört. Wenn wir uns zu einem Schritt entschließen, dann möchte ich mit dem Mann sprechen, der die Papiere unterschreibt. Peston reichte mir den Katalog, als er sich auf den Rücksitz von Buckys Wagen fallen ließ. Westwood Boulevard. Altmaier, sieh dir das an. Die haben ihre Niederlassung zwischen Brentwood und Beverly Hills. Eine der teuersten Gegenden auf der ganzen Welt. Zeig mal her. 50 verschiedene Sorten von Kabeln und Drähten, Temperaturkontrollsysteme, Feuchtigkeitsregler für Gewächshäuser. Das muss ein Großhändler sein. Wir sind in 20 Minuten direkt da. Direkt am Rand vom Campus. Ungünstige Verkehrsbedingungen. Und Fox Studios dicht dabei. Dass die da keine elektronischen Poolwärme verkaufen, ist wohl klar. Was für eine neue Hypothese schütteln wir jetzt aus dem Ärmel? Ich habe keine. Du, Altmaier? Nein. Ich wüsste nur gern, ob die weiteren Niederlassungen ähnlich auffällige Lage haben. Ich werde Lennart bitten, das zu überprüfen. Ist doch ein verständliches Informationsbedürfnis für einen, der investieren möchte, oder? Ja, wir wollen schließlich nicht, dass unsere Filialen in heruntergekommenen Vierteln liegen, wo sich die Leute unsere Atombomben nicht leisten können. Fahr geradeaus, Bucky. Wir sollten Ashita zu einer anderen Tageszeit besuchen. Ja, so um 10 Uhr abends, wenn die Kinos mit der zweiten Vorstellung anfangen. Der Laden war früher eine Buchhandlung gewesen, die ich gut kannte. Wir gingen zur Rückseite des Ashita-Geschäfts. Altmaier langte in seine Einkaufstüte. So. Eine überzeugende Methode. So ein Stemmeisen ist das einzig richtige Werkzeug für einen analytischen Menschen wie mich. Kommt. In letzter Zeit stolper ich dauernd über Leichen. Wer mit mir shopping geht, schont seine Nerven. Rachel, mach das Licht an. Die reinste Festbeleuchtung. Ist da nicht was faul? Als das hier noch eine Buchhandlung war, war die Vordertür aus Glas. Jetzt haben sie alles dicht gemacht. Das sagt schon eine Menge. Arthur, hier ist die Produktliste. Also Bucky und Altmaier, ihr öffnet die Kartons und seht nach, was drin ist. Hakt jeden Gegenstand ab. Ich gehe mal nach oben. Kenn mich hier aus. War eine perfekte Buchhandlung, spezialisiert auf symbolistische Lyrik. Okay, Arthur. Was als erstes? Modell R1X5937. Happy Boy Verdunster. So was Trostloses habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Wir sind die echt wilden Shopper, was? Was kommt als nächstes? NIR 2130, Anrufbeantworter. Eine Antwortmaschine. Altmaier, Sie können es ja mit Ihrem Stemmeisen analysieren. Hier, Cozy Paradise Industriethermostat. Es ist viel dran. Wenn Frau recht hat, müssen die irgendwas verwenden, das im Prinzip ein Ersatz für den Bleischutz des Urans wäre. Ist das der Rauchdetektor? Nein, es ist ein Wasserentkalker. Ich glaube, wir haben alles gesehen, bis auf das G96 Hochspannungssicherheitskabel und den batteriebetriebenen Rauchdetektor. Sehen wir uns mal im vorderen Teil des Ladens um. Hier sind Drähte und Kabel. Wie war die Nummer? G96. Nein, das ist viel zu leicht. Die brauchen was Schwereres. Hey, die haben hier einen Superkatalog mit Abbildungen. Hier, Sleeping Tide Rauchalarm. Hat die Form einer Suppenschüssel. Und einen kleinen roten Licht in der Mitte. Lassen Sie mal sehen. Oh, zurzeit nur in England erhältlich. Was Interessantes gefunden, Rachel? Wenig. Die scheinen überhaupt nichts abzuschließen, was? Ist ja praktisch nichts da. Ein paar Verkaufsaufträge, aber keinerlei Kopien über Zahlungen, nicht mal Rechnungen für die Ware. Seht euch dort mal die Computerterminals an. Die sind mit nichts verbunden. Tja, nicht mal eine Steckdose. Sieht nicht so aus, als würden hier viele Geschäfte abgewickelt. Und sonst? Ach, macht einem höchstens Angst. Ich habe 5 Handfeuerwaffen gefunden und in der untersten Schublade des zweiten Aktenschranks ist ein Ingram Mac-10. Das Ding steht auf automatisch, das Magazin ist voll, was nur beweist, dass da kein Genie am Werk war. Außerdem... Noch was Schlimmeres? Auf dem Schreibtisch lag ein Zettel. Mit unserer Adresse. Komm, Baby, machen wir, dass wir hier rauskommen. Augenblick mal! Warum klettern Sie denn auf den Tisch, Bucky? Schaut mal, hier an der Decke ein. Sieht aus wie ein batteriebetriebener Sleeping Tide Rauchalarmmelder. Hier, Vorsicht! Ja, so. Na, dann wollen wir mal. Old Bucky Eye. Bevor Sie das Ding in Gang setzen, lassen Sie mich bitte die Feststellung treffen, dass meine Nerven bereits jetzt in Fetzen sind. Was ist denn das Innere der Metallbox eingraviert, Bucky? Vorsicht, nicht weiterverwenden. Radioaktives Material. Die haben letzten Monat 2000 Stück davon aus Japan geordert. Liefertermin in einem Jahr. Gott sei Dank! Die sind mitten in der Planung. Sie wollen die Bombe eines Tags hier bauen. Verdammt raffiniert von den Kerlen. Radioaktives Material eindeutig gekennzeichnet zu transportieren. Wann gehen Sie zur Polizei, Arthur? Wir können es uns nicht leisten, monatelang zu warten. Sobald man weiß, dass es keinen Ausweg mehr gibt, gibt's nur noch den Weg nach vorn. Sie sind in das Geschäft eingestiegen, um Geld zu machen, Altmaier. Die Art Geld, mit der Sie sich in aller Seelenruhe hätten trollen können, war da aber nie drin. Wenn's Zeit für die Polizei ist, werden Sie das selber tun. Sie vergessen, wer ich bin, Pesten. Das ist meine Art, mir den Lebensunterhalt zu verdienen. Ich vergesse überhaupt nichts. Kommen Sie, verschwinden wir. Malibu, Das Telefonklingeln schien aus einem anderen Teil des Hauses zu kommen, hinter den hohen Palmen. Aber Peston öffnete eine Box auf dem Tisch neben sich und holte einen Zweitapparat heraus. Ja? Hier ist Lennart. Oh, Lennart. Bucky und die Altmaiers sind hier. Ich schalte auf die Zwischensprechanlage, damit Nein, Sie mithören können. Nein, noch nicht, Arthur. Hör zu, dieser Altmaier, ich hab da was gecheckt. Der Junge hat gewiss... Ich hatte dir nicht aufgetragen, irgendwas zu checken. Hör mir mal ganz schlicht zu. Höchstwahrscheinlich ist dieser Altmaier ein Drogenschmuggler mit einem Arsch voller 100-Dollar-Scheine. Dieser Kerl kann dir Probleme machen, die dir kein noch so gewiefter Agent vom Halse schafft, auch Bucky nicht. Als du ihn mir vorstelltest, dachte ich, du hättest dir einen Leibwächter angelacht. Ashita, Lennart, Ashita! Alter, wenn der mal geschnappt wird, bist du mit drin in den 7-Uhr-Nachrichten. Verstehe. Ich schalte jetzt auf die Sprechanlage. Hallo allerseits. Ah. Hi, Lennart. Ich habe da ein paar Informationen über Ashita. Also, die sind vollauf damit beschäftigt, in 6-7 Ländern nationale Zentren aufzubauen. Wie kommen Sie zu dieser Ansicht? Na, weil es im Management einen Wechsel gegeben hat. Sie suchen erstklassige Lokalitäten, alles Läden in Uninähe. Irgendein mysteriöses Produkt, das man Studenten verkaufen kann. Sieht doch gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Die investieren einen Haufen Geld in Geschäfte, die nichts einbringen. Hast du eine Idee, wann die ihr Produkt rausbringen wollen? Die rechnen mit einem Verlustgeschäft auf längere Zeit. Dann führen sie das Produkt an einem Ort ein, wo es einen großen Sprung in die Publicity gibt. Und wo starten sie die Show? Ich tippe auf London. Da haben einige der größten Trends der letzten Jahre begonnen. Vielleicht nehmen sie sogar London als Markttest für ein paar langweiligere Produkte. Wie meinen Sie das? Na, zum Beispiel diese Rauchalarmdinger, die nur in England erhältlich sind. Das sieht nach einem raffinierten Plan aus, weil ich mir vorstellen kann, dass... Danke, Lennart. Sorg dafür, dass Stephanie für uns eine Reise nach London arrangiert. Ich verkleide mich als Kameramann auf der Suche nach Drehorten. Die anderen sind mein Team. Alter, das ist doch keine gute Idee. Danke, Lennart. Bucky, würde es Ihnen was ausmachen, heute hier bei Arthur zu übernachten und Rachel und mich allein nach Hause gehen zu lassen? Was wollen Sie tun? Die Ziegen zählen. Wir nehmen 2 Pistolen mit. Den Rest lassen wir euch. Bis morgen. Bye, bye. Bis morgen. Ja. Das Ding ist vermutlich geladen. Ich hasse das. Ja. Geladen. Altmaier scheint zu wissen, was er tut, was Lennart über ihn gesagt hat. Ach, Lennart weiß doch nichts. Trotzdem hat er nicht Unrecht. Du hattest Pech, einen Kerl vom Kaliber Altmaiers kennenzulernen. Er ist ein Raubtier. Warum hast du dich... Leute wie er gewinnen Kriege. L.A. Nachts. Nachdem wir uns in Buckys Haus umgezogen hatten, gingen wir zu der dichten Gruppe alter Eukalyptusbäume auf unserem Grundstück. Wir versteckten uns in der kleinen Ansammlung von Zwergkiefern, die Rachel angepflanzt hatte, um ihren Koi-Teich vor der Nachmittagssonne zu schützen. Wenn wir noch ein Jahr am Leben bleiben, sind wir wie ein altes Ehepaar, dem der Gesprächsstoff ausgegangen ist. Wir werden mit unseren Kindern reden. Altmaier, ich muss dir was sagen. Psst, Moment. Altmaier berührte mich plötzlich am Arm und deutete zum Haus. Ein Lichtstrahl strich quer durch die Küche und ich sah einen sich bewegenden Schatten. Das Kühlschranklicht. Sie haben die Kühlschranktür geöffnet, um sich in der Dunkelheit besser zurechtfinden zu können. Altmaier verschwand um die Hausecke. Jede Minute hatte die Dimension eines Jahres. Ich fühlte mich kalt und verloren. Ich hörte das Klappen der Hintertür, dann Schritte auf dem Fahrweg. Ein kalter Automotor ließ ein hohles Grollen ertönen. Es war kurz vor Sonnenaufgang, als ich schwere Schritte hörte. Hatten Sie eine gute Reise? Calvin! Ja. Wir sind nur kurz vorbeigekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Alles in Ordnung? Die Ziegen sind neulich mit meinem Laster in die Stadt gefahren. und haben in 14 chinesischen Restaurants à la carte gegessen. Auf Ihre Rechnung. Sonst ist alles in Ordnung. Morgen, Calvin. Ein feiner Morgen. Wir müssen wieder für ein paar Tage weg. Die Ziegen und ich werden hier sein, Mr. Altmaier. Und Calvin, falls hier jemand am Haus herumstreuen, denken Sie dran, dass es in diesem Haus nichts gibt, weswegen man sich niederknallen lassen muss. Meine Mutter hat keine Narren großgezogen. Bis dann. Es ist scheußlich. Och, manches sieht doch schon etwas rosiger aus. Spinnst du? In unserem Haus warten Leute darauf, uns zu ermorden. Sie rechnen damit, dass wir nachts zurückkommen. Den Tag müssen Sie Calvin und den Ziegen überlassen. Ja, nicht der reine Nerventrost. Calvin ist sicher, die Ziegen sind sicher, die Fische sind sicher. Altmaier, ich glaube, du schnappst über. Optimismus war schon immer meine starke Seite. Das hat mich auch veranlasst, Ihre Autonummer zu checken. Wozu brauchst du Ihre Autonummer? Die benutzen keine gestohlenen Autos. Viel zu gefährlich. Du weißt nichts. Aber du bildest dir wenigstens ein, etwas zu wissen. Ist das nicht das Kennzeichen eines Optimisten? Ach. Bucky stützte sich auf die Bar, die Fäuste unterm Kinn. Peston zielte mit zusammengekniffenem Auge einen Spritzer Wermut in den Cocktailshaker. Altmaier beobachtete ihn dabei. Arthur, es ist noch nicht einmal Mittag. In außergewöhnlichen Zeiten darf ein Mann meines Alters auch schon mal unsolide sein. Sollten wir nicht, bevor wir von hier abrauschen, irgendeine Nachricht an die Behörden zurücklassen? Ich meine, für den Fall, dass wir hops gehen. Etwas morbider Gedanke für eine schöne Frau. Aber ich bin durch die Lektüre von Edgar Allan Poe sowieso schon versaut. Ja, wir brauchen eine Art Rückversicherung. Und Arthur wirkt, selbst wenn er tot ist, noch glaubwürdiger als wir alle zusammen. Würden Sie es tun, Arthur? Wenn Sie den Text tippen, Rachel, werde ich es unterschreiben. Okay. Ach, das ist für mich. Dringend. Ja? Wichtig. Ja, Dave. Du hast die Nummer gecheckt? Ich schicke diesen Brief BMW. An mich selbst. Kannst du die Adresse mal wiederholen? Für den Fall... Ja, danke, Dave. Das? Für den Fall, dass man mich tötet, bei dem Versuch, den folgenden Fall aufzuklären. Aber, wenn Sie sich mal von der Warnung von jenseits des Grabes lösen könnten, Sie sollten sich Leonard noch mal vorknöpfen. Ich knöpfe mir mal gern jemanden vor. Warum? Weil er einmal diese Gesellschaft hier checken soll. Nehmen Sie her. The 21st Century Medical Group Clinic auf Santa Barbara, Kalifornien. Werd's veranlassen. London. Zum Savoy Hotel, on the Strand. Sie brauchen einem Fahrer keine nähere Auskunft zu geben, Sir. Wir sind absolut im Bilde. In London kann keiner Taxi fahren, bevor man ihn nicht auf Herz und Nieren geprüft hat. Tut mir leid, wir sind Amerikaner. Und Amerikaner kann keiner werden, der nicht genügend Dreistigkeit nachgewiesen hat. Im Savoy hatten wir etwas geruht, um uns dann im Grill Room von würdigen Kellnern in gedämpftem Licht Silbergefäße mit erlesenen Speisen reichen zu lassen. Dann schlenderten wir den breiten Uferstreifen der Themse entlang, vorüber an malerisch grünen Bänken. Rachel blickte über den Fluss hinweg. Das Licht begann gerade eine dunstige, bläuliche Farbe anzunehmen. Wunderschön, nicht? Ist zwar dreckig, aber das gibt ihm erst einen richtig antiken Touch. Okay. London gibt einem irgendwie das Gefühl der Hauptstadt der Welt, wie sie vor 50 Jahren war. Wir müssen uns nördlich halten. Aldwych, dann Kingsway und dann nach rechts zur Fieldwood Road. Kommen gar nicht gleich. Wir scheinen immer shopping zu gehen, wenn andere Leute ins Theater wollen. Wir erreichten das Universitätsviertel, dann die Lambs Conduit Street. Die Straße war fast leer. Altmaier blieb vor einem zweistöckigen Ziegelgebäude mit dunklen Fenstern stehen. Hier ist es. Ashita Limited. Sehen wir uns mal die Rückfahrt an. Was ist? Nichts. auf die Tür. Verriegelt und verrammelt. Hoffentlich haben Sie Ihr Stemmeisen mit. Wahrscheinlich müssen wir eins der Fenster benutzen. Rachel, meinst du, du kommst durch das Kellerfenster? Oh, ich glaube schon, aber da sind bestimmt Ratten drin. Riesenbiester mit roten Augen, die da schon 200 Jahre nisten. Tut mir leid, mein Schatz, dann fliegen wir jetzt zurück nach Hause. Hier ist ein Gartenhaus. Und hier ein Spaten. Klemmen Sie den mal unter die Tür und heben Sie sie hoch, aber leise. Zwischen Übung im Demolieren von Aschita-Filialen. Oh, hier können wir gute Arbeit leisten. Gute alte Bekannte. Hier, Happy Boy Luftbefeuchter. Was macht das Ding hier in England? Bucky, wir suchen den Sleeping Tide Rauchalarm. Eine Spur von Sleeping Tide Smoke Sentinels hier. Diese Leute machen mich langsam nervös. Genau, wie der Laden in Los Angeles. War mal ein altes Wohngebäude und ist umgemodelt worden zu einem Laden, den dann die Aschita-Leute übernommen haben. Sie scheinen irgendein System zu haben. Hier gibt's doch keine Kasse. Nicht mal ein Telefon scheinen die zu haben. Wir wissen doch, dass sie keinen Einzelverkauf machen. Aber die machen Geschäfte. Wenn auch höchst illegale. Wäre absolut blöd, kein Telefon zu haben. Suchen wir also nach dem Telefon. Klar, Bucky. Hier ist eine Münze. An der Straßenecke steht eine Telefonzelle. Lassen Sie sich von der Auskunft die Nummer von Aschita Electronics geben und rufen Sie hier an. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Okay, Boss, wenn Sie meinen. Bucky ging zur Hintertür hinaus und wir warteten. Ein paar Minuten später hörten wir ein gedämpftes Läuten. Speiseaufzug. Das Esszimmer ist oben. Hier muss irgendwo ein Aufzug sein. Hier! Hallo, Bucky. Okay, Sie können zurückkommen. Gut. Jetzt müssen wir nur noch die Rauchdetektoren finden. Oh, sieht mir aus, als hätten wir hier ein ganzes Büro im Aufzug. Ein Revolver mit Munition und ein Viertel 20-Pfund-Noten. Was haben wir denn da? Lies mal, Rachel. Die haben die Rauchdetektoren bereits verladen. Ergibt doch keinen Sinn. Doch, hören Sie mal, wo die hingeschafft werden. Vorverkaufte Ware natürlich. Bucky ist wieder da. Lieferung an Physical Sciences Annex, London University, Mallet Street. Oh Mann, Physical Sciences Annex, Scheiße. Was soll das heißen? Dieselbe Tour wie in L.A. Das hier ist bloß eine Deckadresse, eine Art Postfach. Dass man auf einen falschen Namen mietet, also stellt keiner lange Fragen. Aber wozu dieser University Annex? Tarnung. Am besten man mietet sich am Rand eines großen Unternehmens ein und nennt sich einen Annex. Universitäten sind groß und kompliziert. Da dauert es Jahre, bis man merkt, dass irgendwas Neues hinzugekommen ist. Ein Gebäude am Rand des Campus mit einem akademisch klingenden Namensschild an der Tür. Perfekt. Um die Bomben zusammenzubauen, brauchen die irgendeine Art Laboratorium. Und wo richtet man das am unauffälligsten ein? Genau da, wo es noch 100 andere Laboratorien gibt. Wir gingen an einer Reihe großer, weißer Gebäude entlang, mit kleinen Schildern über den Eingängen, bis die Universität hinter uns zu liegen schien. Jetzt sahen wir kurze Reihen alter Stadthäuser, die zu Büros und Apartments umgebaut waren. Am Ende einer dieser Reihen steckte im trüben Licht eine kleine Karte über dem Briefschlitz. Physical Sciences Annex. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. In Los Angeles konnte Aschita nur was in der Nähe der Uni bekommen. Hier sind sie mittendrin. Nebenan ist das Mathematische Institut. Was tun Sie? Da steht, um eingelassen zu werden, bitte klingeln. Ich klingle, um eingelassen zu werden. Aber würdet ihr mir zustimmen, wenn ich annehme, dass die zurzeit kein Seminar haben? Anzunehmen. Dann macht, dass ihr zum Hotel zurückkommt. Es gibt hier nichts, was ich nicht allein tun könnte. Nein, wir wollen es alle sehen. Bucky, da drin gibt's nichts zu sehen, außer ein paar falschen Rauchdetektoren. Wunderbar. Gehen wir hier auch zur Rückseite? Nein, diesmal versuchen wir es mit meiner Kreditkarte. Oh ja. Ganges warnte ein rotes Zeichen über der Tür. Gefährliche Geräte, Eintritt nur für Personen in Schutzkleidung und mit Genehmigung der Universitätsverwaltung. Am Fuße einer Treppe standen wir dann in einem engen Korridor mit je einer Tür zu beiden Seiten. Im ersten Raum waren vier glänzende Stahltische. Auf ihnen lagen in ordentlichen Reihen schwarze Metallboxen, manche lang, manche schmal, andere nicht viel größer als ein Diplomatenkoffer. Was ist das? Vielleicht irgendwelche transportablen elektronischen Geräte. Das ist deren reisende Atombombenfabrik. Haben sie vermutlich gleich nach den Rauchdetektoren hierher geschafft. Mal sehen, was drin ist. Stimmt das nicht? Die sind leer. Nur Schaumgummipolster drin. Komisch, bei diesem Ding hier ist die Hohlform anders. Wie ein Fossil. Dort ist der Schwanz, da die Rückenwirbel. Wie ein Fischabdruck. Wartet mal. Scheiße. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Fernsehreparaturwerkstatt. Messgeräte, Schraubenzieher. Was für ein Durcheinander. Was sind das für Silberformen? Sehen aus, als würden sie in die kleinen Koffer reinpassen. Die sind irgendwie beinahe schön, wie große Fische. Bucky. Ja? Arthur, suchen Sie überall nach was Geschriebenem und stecken Sie es ein. Okay. Ja, ja. Das Uran haben wir immer noch nicht gefunden. Das sind alles nur leere Hüllen. Nimm die Feuerlöscher von den Wänden. Warum? Und dann fahr mit Bucky und Arthur zum Russell Square. Oh, was für hübsche Benzinprodukte die hier haben. Halten Sie wohl die Geräte mit sauber. Altmaier, bist du wahnsinnig? Wir haben es doch hier mit hochexplosivem Material zu tun. Was ist mit der Radioaktivität? Solltest du gleich ein paar Explosionen hören, habe ich mich geirrt. Und was soll ich tun? Im Falle eines Falles? Wer von uns überlebt, investiert sein Geld in Ashita. Ach, Altmaier. Ich würde hinauf nach Oregon ziehen und in den Wäldern leben. Und den Rindern jeden Tag erzählen, was für einen Sinn für Humor du hattest. Danke, Baby. So großartige letzte Worte habe ich nicht auf Lager. Altmaier, jetzt muss ich dir eins noch unbedingt sagen. Ich bin nämlich... So, jetzt aber raus mit dir. Und zwar schnell. Und nimm die beiden mit. Die brauchen dich. Ich riss ein Streichholz an und hielt es an einen Stapel von Illustrierten. Die oberste Schicht krümmte sich schwärzlich, dann züngelten die Flammen die Reinigungsflüssigkeit entlang. Es loderte hell hoch. Ich rannte durch den Korridor zur Vordertür. Als ich hinaustrat in die kühle, feuchte Nacht, hörte ich hinter mir das Prasseln des Feuers. Beim Russell Square erwarteten mich die drei. Altmaier! Glückwunsch! Sie sind jedenfalls nicht explodiert. Sie auch nicht. War auch nicht eingeplant. Was machen wir jetzt? In einer Viertelstunde könnte ich schon schlafen. Spar dir deine Witze. Wir müssen wissen, was vor sich geht. Keiner kann tun, als sei nichts gewesen. Brandstifter haben eine fatale Angewohnheit. Sie treiben sich gern am Ort der Tat herum. Wir werden nach einem Einzelgänger fahnden. Wenn wir zusammen hingehen, können wir in Ruhe zuschauen. Jetzt hört mal zu. Wir wissen nicht, was in dem Haus versteckt ist und was passieren kann. Dies hier ist meine Frau und kein Offizier der Schweizerischen Gebirgsmarine. Euer Tatendrang, der geht mir allmählich auf die Nerven. Du weißt genau, dass wir hin müssen. Und zu viert geht es leichter. Falls Sie nicht glauben, Altmaier, die Welt ganz alleine retten zu müssen. Die Welt retten? Da kann man ja aus der Haut fahren. Da sind Sie schon. Oh, ob die Zeit gereicht hat? Schwer zu sagen. Es gibt eine Menge altes Holz, aber auch einen Haufen Ziegelmauern in dem Haus. Sieh dir den Himmel an. Ganz rot. Altmaier, Sie müssen ganze Arbeit geleistet haben. Wir sollten hingehen und nach dem Typen ausschauen, den wir suchen. Er wird kaum so schnell da sein. Wenn ich eine Bombenfabrik hätte, würde ich auch nicht gleich nebenan wohnen. Die Sirenen klangen jetzt lauter und voller. Ich dachte mir, dass die Einsatzwagen jetzt in der Nähe der Mellet Street sein mussten. Ein steter Zug von Menschen bewegte sich auf das Feuer zu. In den dicken Rauchwolken fing sich der Widerschein des Feuers. Es gab ein unheimliches Krachen, als eine der Etagen einbrach. Noch mehr Rauch quoll aus dem Haus. Der Wind weht in unsere Richtung. Was ist das für ein Lärm? Keine Ahnung. Das sind die Rauchdetektoren. Plötzlich flog die Tür auf. Drei Männer stürzten aus dem Haus heraus, mitten in die Menge. Für einen Sekundenbruchteil sah ich die Männer deutlich. In ihrer weißen Kleidung glichen sie irgendwie Sanitätern, aber sie trugen keine Helme oder Schutzbrillen, wie Feuerwehrmänner in Spezialausrüstung. Ich drängte mich hinter dem ersten Mann durch die Menge. Ich blieb ihm auf den Fersen. Ich löste mich mit einer plötzlichen Bewegung aus der Menge, schlang meinen Arm um einen der Männer in Weiß und wirbelte ihn herum. Der Mann versuchte, die Arme loszubekommen, aber ich hielt ihn fest. Ich sah, wie die Adern an Buckys Kehle schwollen. Ich las von seinen Lippen die Worte ab. Töten Sie ihn. Der Mann musste trotz des Lärms meinen Ruf gehört haben. Er riss sich los und stieß mich zurück. Altmaiers Hand zuckte aus seiner Tasche hervor. Er feuerte zweimal und traf den Mann in die Stirn. Dann ließ er sich in die Menge zurückfallen. Ich war plötzlich neben dem zweiten Mann in weißer Kleidung. Er schien etwas zu ahnen. Als ich die Mündung meines Schalldämpfers auf sein Ohr richtete, hob er die Hand wie zur Gegenwehr. Als der Mann zu Boden sackte, ging Altmaier in langsamem Tempo weiter, hielt sich dann scharf rechts, wo der dritte Mann in Weiß von den Menschen gehalten zu werden schien. Der Mann hustete und rang nach Atem. Heston warf dem Mann eine Wolldecke um die Schultern. Dann führten Rachel und er den Taumelnden aus der Menge. Ich erkannte auf der Wolldecke das Emblem der Feuerwehr. Als wir den gegenüberliegenden Gehsteig erreicht hatten, sah ich Altmaier. Sein Gesicht war fahl und wirkte sehr ernst im flackernden Licht. Er blickte mir in die Augen und ich nickte. Der Schuss ins Genick schien nichts zu bewirken, nur ein Haarbüschel bewegte sich. Dann gaben die Knie des Mannes nach. Heston und ich ließen ihn in eine sitzende Haltung gleiten und zogen ihm die Decke über den Kopf. Wir schlängelten uns durch die Menge hindurch und trafen auf der anderen Seite wieder zusammen. Keiner von uns warf einen Blick zurück. Wir schritten ruhig und zielstrebig, wanderten gleichsam hinter unseren eigenen schwankenden Schatten her. Hinter uns war es taghell. Die Luft vibrierte vom ohrenbetäubenden Schrillen von 2000 Ashita Sleeping Tide Rauchdetektoren. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Los Angeles. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home. Wie wär's mit einem Martini, Arthur? Lieber nicht. Wissen Sie, Rachel, mein Leben war bisher eine Art Dauerparty. Dann kam jene Nacht in London und es war wie im Film. Da war ein alter, gieriger, schwacher, verkümmerter Kerl, der aussah wie ein Pharao aus dem British Museum. Und er hob sich aus seinem Kasten und ging durch die Straßen und tötete junge Männer, um seine Schätze zu retten. Die Schlussszene des Films aber wird nicht darin gipfeln, dass der Pharao einen Martini schlürft. Du hast recht, Arthur. Eine Menge hat sich verändert. Und irgendwie stinkt das zum Himmel. Bucky. Nein, Rachel, der Pharao hat recht. Aber diese drei jungen Wissenschaftler hatten die Grenze überschritten. Und zwar so eindeutig, dass ihnen jemand folgen musste, um sie zu töten. Solange sie lebten, bestand die Gefahr, dass unser Beverly Hills Hotel auf Grundeis gesetzt wird. Ach, wir haben die Leute doch nur ermordet, um die Polo Lounge des Hotels zu retten. Aber ich würde es wieder tun. Ich zahle den Unterhalt für 4 der schönsten und dümmsten Frauen Amerikas. Ich habe die Grenze längst überschritten. Aber ich muss damit leben, denn die einzige Alternative wäre sterben. Ja? Ja, Leonard, kann ich Arthur mal sprechen? Oh, sorry, Leonard, aber der alte Knabe ist erschöpft von der Reise. Ich habe ihm ja klarzumachen versucht, dass er für solche Aktionen zu alt ist. Ja, ja. Übrigens, haben Sie etwas über diese Klinik in Santa Barbara herausgefunden? Gynäkologie. Eine ihrer Investitionen ist ein Club in Nevada, eine Art Bordell. Der Vorsitzende der Gesellschaft ist gleichzeitig der Chefarzt. Er heißt Bernard Felliton. Ärzte als Eigentümer eines Puffs. Ärzte machen einen Haufen Geld und investieren, um noch mehr Geld zu machen. Ist Felliton groß genug, Ashita zu kaufen? Man braucht ja nicht das ganze Ding zu kaufen, um die Kontrolle darüber zu haben. Auszuschließen ist es jedenfalls... Oh, Leonard, die geben jetzt wieder was im Fernsehen durch. Bis später, ja? Gegeben, nein, und vor 2 Tagen während eines Brandes in London ermordet worden. Es handelt sich dabei um 2 Physiker von der University of California in Santa Barbara und um einen Arzt. Ich weiß, wo der seine Praxis hat. Sich in London zur Vorbereitung einer wissenschaftlichen Expedition im kommenden Frühjahr, um das Treibeis vor der Prinzessin Ronhild-Küste in der Antarktis zu erforschen. Es soll sich dabei um eine von privater Seite finanzierte Forschungsexpedition handeln. Kaum zu glauben. Ein Sprecher der britischen Regierung erklärte, bislang hätten 5 Terroristengruppen die Verantwortung für die Ermordung der Männer übernommen. Weiter hieß es, es habe sich keine Erklärung für die großen Uranmengen gefunden, die im Zusammenhang mit dem Laboratoriumsbrand in einem anderen Gebäude in Universitätsnähe gefunden wurden. Sie werden schon noch drauf kommen. Tja. Wie es Mr. Cord prophezeit hat. Man bastelt sich ein paar von den Dingern, lässt sie dann irgendwo hochgehen. Um die Pinguine zu rösten. Kapiere. Die Antarktis ist unbewohnt, aber die wissenschaftlichen Stationen dort haben eine Menge Messgeräte. Clever. Die erste Demonstration bei den Pinguinen. Die zweite dann direkt in deinem Martini-Shaker, Arthur. Ja. Ich weiß, euch Pharaonen macht das nichts, aber wir gewöhnlichen Sterblichen... Arthur, telefonieren Sie mit Leonard. Er soll denen in Ihrem Namen ein offizielles Angebot machen, das Zentralbüro von Ashita in Japan zu kaufen. Und die zweite? Tja, dafür brauche ich eine mutige, freiwillige, intelligente Helferin. Mutig, freiwillig, intelligent? Handelt es sich um etwas, was mir zuwider ist? Ja, Baby. Santa Barbara. Als ich aus dem Sprechzimmer herauskam, sah ich am Ende der Halle ein Schild: Konferenzzimmer. Dieser Dr. Schumacher hatte nichts begriffen. Er war viel zu töricht und selbstzufrieden, als dass ihm ein Licht hätte aufgehen können. Ich kam durch die Glastür ins Freie und Altmaier ließ Buckys Mercedes an. Wie ist es gelaufen? Scheußlich. Bluttests, Urinprobe, dann die üblichen Untersuchungen, die man als Frau über sich ergehen lassen muss. In dem Raum gab es so einen Sensor zur Regulierung der Klimaanlage. Ich wette, das Ding kam von Ashita. Was hast du rausgefunden? Ich mache dir eine Skizze der Räumlichkeiten. Altmaier, was hast du eigentlich vor? Ich habe dir gesagt, du würdest es hassen. Du wirst es hassen. Ach, vielleicht gibt's schon in der nächsten Woche weitere 50 Männer wie diesen Dr. Felliton mit ein paar Millionen und dem Drang zu spekulieren. Kannst du mir einen Plan auch von Ihren Büros machen? An der Tür neben dem Konferenzzimmer stand privat. Herein. Ich bin Dr. Fellerton. Ich nehme an, Sie haben sich verirrt. Diese Etage ist nur für Damen. Danke. Ich bin Dr. Altmaier. Sie? Raus mit Ihnen! Was wollen Sie? Sagen Sie doch etwas. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Der erste Schuss riss den Kopf zurück, der zweite bohrte sich durch seine wie eine Uniform wirkende Krawatte. Der Raum war eigentümlich still und in völlig normaler Ordnung. Los Angeles. Altmaier lag neben dem Koi-Teich und warf Brotkrumen ins Wasser. Die Fische stiegen aus der Dunkelheit empor und rundeten ihre Mäuler. Du, ich habe eine Rechnung aus der Klinik in Santa Barbara bekommen. Kannst du ruhig bezahlen. Jede Woche gehen Hunderte von Frauen zur Klinik. Altmaier, es besteht doch die ernste Möglichkeit, dass die Arthurs Angebot, Ashita zu kaufen, annehmen, oder? Schon möglich. Viele wollen ihren Besitz zu Bargeld machen, kennen aber den wahren Wert ihres Besitzes nicht. Und was ist der Wert? Kommt drauf an, was du bist. Bist du Elektronikproduzent, vermutlich herzlich wenig, aber Arthur ist Filmproduzent. Und du? Was bist du eigentlich? Ich habe eine Theorie. Fellerton konnte höchstens die paar Leute einweihen, die er unbedingt brauchte. Und niemand kann vermutlich das Puzzle zusammensetzen. Aber vielleicht irre ich mich auch und es gibt womöglich doch noch jemanden, der uns umlegt. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich bin Ex-Kaufmann. Und Ziegenhirt. Der Bericht aus der Klinik sagt, dass du außerdem Babyhüter sein wirst. Auch das noch. Aber trotzdem eine runde Sache, alles in allem. Big Fish. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Hans-Gerd Krogmann nach dem Roman von Thomas Perry. Dritter Teil, Superfisch. Altmaier, Reinhard Virchow, Rachel, Angelika Thomas, Bucky, Horst Mendroch, Pesten, Manfred Steffen. In weiteren Rollen Volker Bogdan, Nikolai Hübner, Konrad Kraus, Dietmar Müß, Franz Josef Steffens und Douglas Welbert. Ton Peter Kretschmann und Suse Wöllmer. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie Hans-Gerd Krogmann.